Dies ist Folge 1 des Actual Play von Schmetterting. Wir werden alle sterben, Daughters of Darkness, Brinan Reiki, Spielsession 2. Weitere Projekte von Schmetterting findet ihr auf schmetterting.de oder auf patreon.com/schmetterting. Außerdem möchte ich meinen Unterstützern von Patreon danken, das ist namentlich Matthias Belger. Und ich habe auch noch Michael und Tim mit auf der Liste. Vielen Dank dafür. Es folgt die Zusammenfassung von Spiel Session 1. Ja, liebe Würfelfreunde, wie ist es euch ergangen? Naja, wir haben nicht gewürfelt beim letzten Mal. Nein, das stimmt, wir würfeln nicht. Ich muss tatsächlich auch gucken, wie ihr denn alle jetzt eigentlich heißt. Weil die Namen sind doch sehr eigenwillig, aber ich finde sie gut. Namen sind bei mir leider weg, komplett. Außer nichts. Mein eigener. Also. Wir haben da Tarano Afnauda, das circa 17-jährige Mädchen, die im Gegensatz zu allen anderen ein bisschen, du hast geschrieben, etwas dicklich, voluminöser ist. Wohlgenährt. Ich finde, wohlgenährt passt in dieser Welt sehr gut. Dadurch, dass das Essen ja doch nicht so häufig ist, ist wohlgenährt ein richtiges Kompliment. Man kann richtig eifersüchtig sein eigentlich auf sie, finde ich. Was die Tochter der Heilerin ist, ne? Genau. Und dann haben wir Egrasha, auch Afnauda. Afnauda ist ja in unserem Fall aus dem Norden, beziehungsweise aus der Stadt Nauda, wenn man es genau nimmt. Da kommen wir doch aber alle her, ne? Genau, da kommt ihr alle her, aber ich sage es jetzt trotzdem immer gleich mit, weil so ist der komplette Name. Genau, der Steinschnüffler, in Klammern Alchemist. Ich finde die Idee immer noch grandios. Auch wenn er zur Stinkbombe geworden ist das letzte Mal, aber gut. Ja. Wir werfen ihn einfach beim nächsten Mal auf die Gegner, das passt schon. Die kommt wenigstens wieder, die Bombe. Das stimmt. Dann haben wir noch Avano Afnauda. Das ist die, ja, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Möchtegern-Jägerin. Vielleicht, wenn sie mal groß ist, ist sie halt eine Jägerin. Das ist es eigentlich eher. So Möchtegern ist die gar nicht. So alt wird man ja auch nicht, ne? Also, oh, yeah, yeah, das ist so gut, ne? Wenn man genau. 17 ist oder so, dann das muss man ja langsam mal. Solltet ihr langsam mal so in die Richtung gehen. Und dann haben wir noch Grana auf Nauda, unser langsamer, riesiger Freund. Muskeln und, ja, ich finde den Obelix-Vergleich immer noch sehr gut. Du hast ja nicht mit Hinkelsteinen, sondern mit kleinen filigranen Mechaniken umhergeht. Ja, richtig, genau. Genau, das haben wir ja bei Egrasha vergessen. Das ist halt das genaue Gegenteil davon. Er ist sehr klein. Und die vier Kinder, also eigentlich sind es ja schon Jugendliche, ne? Heranwachsende. Heranwachsende, das ist ein super Wort. Diese Heranwachsenden haben ja mit 10 Jahren bereits die Begegnung mit so seltsamem Vogelwesen gehabt, die euch ein bisschen zackstückelt haben fast. Und weswegen ihr auch Ärger bekommen habt, weil ihr halt die Tiefen des Berges erforscht habt ohne Erlaubnis. Und vor allen Dingen habt ihr ja auch die Jungs in Gefahr gebracht. Das geht ja gar nicht. Die Jungs haben sich wohl schön selber in Gefahr gebracht. Und seitdem hat aber niemand anderes mehr diese Vögel gesehen. Und eigentlich glaubt euch das auch gar nicht so richtig jemand, weil niemand diese Vögel gesehen hat. So, und jetzt gerade an diesem Abend ist einer dieser Vögel wieder aufgetaucht und hat etwas geklaut. Pilze, soweit ich mich erinnere, Leuchtpilze. Also lief er da rum. Stimmt, die Vorräte, ne? Genau, Vorräte davon. Außerdem gab es ein, ich glaube, es war ein Stein, ne? Ein goldener Stein? Ja, so, er hatte einen Botschafts-, so ein Warnstein oder eher, gut, ich will jetzt nicht spoilern, was jetzt im Text war und was. Ja, genau. Ja, wir hatten auf jeden Fall eine goldene Platte oder sowas dabei, ja. Genau. Ich glaube, keiner von uns konnte den lesen. Oder? Genau, es konnte keiner von euch damit was anfangen, aber ihr wusstet halt, golden, also der Stein war halt vergoldet, ne? Musste irgendwas Wichtiges bedeuten, also seid ihr dann zu der Person gegangen, die gerade die Geschichte erzählt, die Heranwachsenden um diese Uhrzeit eigentlich lauschen. Und die war dann auch etwas leicht aufgeregt, als sie dann ja von euch diesen Stein bekommen hat. Da stand nämlich auch was drauf. Ich glaube aber, dass Avano oder irgendjemand anderes konnte das zumindest lesen, dass da irgendwelche Leute kommen. Richtig. Also auf dem Stein stand Dusundius, das heißt wörtlich 1000 Tiere, und damit sind Motorenkrieger gemeint, und das wusstet ihr dann auch, genau. Es war Avano, glaube ich, auch, die das quasi übersetzt hat für euch, was das bedeutet. Avano kann nicht lesen, ich glaube, ja, stimmt, das war, nicht lesen stimmt. Kann. Ihr habt es Avano gesagt, so rum. Avano war dabei noch damit beschäftigt, mit dem Vogel zu kämpfen. Also versuchen, zu versuchen, den Vogel einzufangen. Oh ja, Gott, stimmt. Der ist aber abgehauen. Das hatten wir auch noch, genau. Genau, das, also jedenfalls wusstet ihr, was das mit dem Stein auf sich hat. Und Grana war auch der Meinung, das ist nicht gut. Das sollten wir wem sagen. Genau, ich war der Meinung, das sollten wir weitergeben. Genau, und das habt ihr dann ja auch getan und dann wurde ja auch diese ganze Geschichtenerzählungsgeschichte da aufgelöst und alle sollten nach Hause gehen und ihr eigentlich auch. Ja, ja, eigentlich. Genau, eigentlich. Und ich glaube, zuerst habt ihr euch auch zurückgezogen. Ja, wir wollten uns dann da treffen, wo wir uns, also geheimer Treffpunkt, und dann ging die Diskussion los, ob da jeder hinfindet oder das versteht. Ich glaube, mit Avano hatten wir da ein wenig Koordinationsprobleme. Was? Der Große. Grana war nur langsamer, Grana, aber er hat es gefunden. Ja. Er hat nur noch nicht länger gebraucht als alle anderen. Das habt ihr aber schon eingeplant gehabt, deswegen war das, deswegen waren eigentlich alle pünktlich am Treffpunkt. Genau, ich habe dieser Vogel halt so kirre gemacht, weil ihr diesen Vogel ja wieder gesehen habt, den ja sonst nie irgendjemand gesehen habt und den wolltet ihr verfolgen. Oh. Weil er ja auch Pilze geklaut hat und ja. Und darauf habt ihr euch nämlich vorbereitet. Igrasha wollte halt ein, ich weiß gar nicht, was es werden sollte, warum du dich in einen Stinkbombe verwandelt hast. Ich wollte ein tödliches Gift und ein was zum Vertreiben fertigen. Und das hat auch zum Teil so gesehen geklappt. Zum Vertreiben? Ja. Haben wir. Ja. Also, genau, man muss auch mal das Gute sehen. Genau, Tarano hat, glaube ich, dann ihr Medipack eingesammelt von zu Hause. Mm-hmm. Ne? Und Avano hat, glaube ich, den Bogen mitgenommen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Also ihr wart alle zu Hause und habt Dinge eingesammelt. Genau, wie ihr zum Stein gekommen seid, das war nämlich auch Grana tatsächlich, der das seinem kleinen Bruder abgenommen hat, der den ja gefunden hatte. Ja. Ja, und ihr habt euch dann in eurer geheimen Treffhöhle getroffen, tatsächlich, ne, wo ihr ja auch den Stein vorgeschoben hattet, damals schon, wo die Vögel ja durchgekommen waren. Und der war auch noch da, das heißt, die Vögel konnten da nicht durchgehen und deswegen seid ihr dem Gang dann gefolgt, wo Grana den Vogel hat entwischen sehen, mit dem Leuchtpilz nämlich im Schnabel. Dadurch konnte er ihn eine Weile beobachten, bis er nicht mehr zu sehen war. Und dann seid ihr also in diesen Gang gegangen und habt dort eine Höhle gefunden mit Wasser. Und eigentlich gibt es im ganzen Berg keine Wasserquelle. Jedenfalls hat die bisher noch keiner gefunden. Also das ist schon mal das eine, was sehr positiv für euch vielleicht werden könnte. Und zum anderen war da eben dieser Vogel mit seiner zerbrochenen Eierschale und einem Käfer, den er beschützt hat, solange bis erst versucht wurde, ihn anzulocken. Ja, ich glaube, Tarano hat versucht. Er ist flauschig. Genau. Tarano. Er ist flauschig und er hat sich nicht streicheln lassen. Ich bin immer noch beleidigt. Ja. Aber man hat herausgefunden, dass er flauschig ist. Das wurde uns beschrieben. Richtig. Genau. Weil diese Vögel haben ja keine Flügel in dem Sinne, dass sie damit fliegen können. Die sind einfach nur flauschig und sehen aus wie Strauße mit Pelikanschnabel oder so. Und schwarz sind sie, ja. Und während dieser Vogel da versucht wurde, wegzulocken, hat Igrasha sich weiter umgeschaut, ist um diesen See herumgegangen, was aufgrund seiner kurzen Beine wahrscheinlich etwas länger gedauert haben könnte. Und hat eine Art Spalt gefunden in der Decke, wo so ganz leicht auch Licht von draußen reingeschienen ist. Und du hast ein röhrenförmiges Gerät da drin stecken gefunden, gesehen und hast es auch rausgeholt, mitgenommen. Und hatte ich da nicht sogar schon eine vage Idee, was... Nee, ich hatte, glaube ich, keine Idee, was das sein könnte. Nee, du wusstest, es ist halt irgendwas Gerätartiges, also nicht einfach nur eine Röhre. Ja, nee, nur genau wusstest du das noch nicht. Da sind irgendwelche Kabel dran und ich glaube, du hast es dir noch nicht ganz so genau untersucht, weil du erstmal da wieder rauskommen musstest. Außerdem hat Grana währenddessen, da der ins Wasser gegangen ist, glaube ich sogar, ein bisschen. Bist du da reingegangen? Nee, ich glaube, er ist nicht reingegangen. Er hat vom Ufer aus... Du hast geguckt nur, ne? Ja, genau. Vom Ufer aus geguckt und dann hat er irgendwas rausgezogen, was sich in meiner Hand angefühlt hat, wo dann noch ein Körper dran hing. Genau, du hast einen Körper aus dem Wasser gezogen, der komplett golden ist, also die Haut komplett golden, soweit ihr das halt mit euren Leuchtpilzfackeln, irgendjemand hatte welche mitgenommen, sehen konntet. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ihr es geschafft habt, den Vogel von diesem Nest da zu vertreiben, aber ihr habt euch den Käfer nämlich auch noch angesehen, der auch golden war. Wisst ihr noch, wie ihr den Vogel losgegangen seid? Nicht mehr. Wenn ich irgendwas über den Vogel drüber geworfen und der ist dann... Ja, ich habe versucht, Mantel über das Ding zu werfen und dann ist es abgehauen, weil das... Das Ding. Das hat nicht ganz funktioniert, ja. Nee, das hat nicht funktioniert, aber dann war der Käfer konnte man dann genauer inspizieren. Genau, weil der lag da, ja. Er hatte goldene Farbe an den Beinen. Richtig, genau so war das. An den Härchen Beinen. Genau, nicht der Käfer ist golden, sondern die Pfoten, wollte ich gerade sagen, die Beinchen, die Füße, die haben so ein bisschen goldene Farbe. Und er riecht nach Sonnenschutzpaste. Genau, so wie der Stein auch schon roch. Und der Libellenflügel, den... Genau, der Libellenflügel, also ja, dieser Käferflügel halt. Genau, gehört zu dem Käfer, den hast du vorher gefunden irgendwann, ne? Ja, da seid ihr nun. Igrasha kommt gerade zu euch zurück, bin ich der Meinung, mit seinem Fundstück. Mhm. Und ich glaube, dass jetzt nämlich auch die Aufmerksamkeit auf Grana und den Körper, den er da rausgezogen hat, liegt. Weil sich das gerade so ergeben hat, meine ich, weil der Vogel ja jetzt weg ist, ihr den Käfer angeschaut habt. Und es macht natürlich auch Geräusche, wenn man Dinge aus dem Wasser zieht, ne? Aber gab es nicht auch irgendwie ein Erdbeben oder sowas in der Art? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Ja, ihr habt tatsächlich... Gut, dass du es erwähnst. Ihr habt also kein richtiges Erdbeben, aber ihr habt schon eine Bodenvibration gespürt. Die so kleine Steinchen auch sind heruntergefallen in der Höhle. Und tatsächlich kommt es irgendwo von oben, würdet ihr sagen. Vielleicht nicht gerade hier, etwas weiter weg, aber es gibt irgendeine Art Bewegungsvibration, nenne ich es jetzt mal. Woraufhin ihr, glaube ich, auch der Meinung seid, dass ihr, was auch immer ihr tut, euch beeilen solltet. Wo hast du die denn her? Die war im Wasser. Ich hab die da rausgezogen. Gucke, die ist von draußen hier reingekommen. Seit wann? Aber von wo denn? Hier muss noch irgendein Ausgang nach draußen sein. Da hinten ist ein Spalt und da habe ich diese Röhre, dieses Gerät gefunden. Aber ich. Wir müssen das den anderen sagen. Oh, zeig mal das Gerät. Wieder? Der lässt den Körper los. Schon wieder? Mit der Körper auch, wahrscheinlich wieder ins Wasser fällt. Nein, du hast recht, wir können durch den Spalt selber gehen und schauen, was da draußen ist und herausfinden, wo die herkommen. Das wäre natürlich noch viel, wenn wir damit zurückkommen, wäre das natürlich noch viel besser. Igrasha, passe ich da durch? Glaube nicht ohne weiteres. Wir schieben dich da durch. Oh, das ist aber nett. Grana hat seinen Hammer dabei, er ist Stein. Hauer, er könnte da durch. Der Boden, da denkt er doch jetzt nicht dran, Mensch. Das wird, er hat den Hammer über der einen Schulter und die Leiche in der anderen. Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, Tarano ignoriert das gerade noch so ein bisschen und geht erstmal und guckt sich diesen Körper noch etwas genauer an. Ich glaube nämlich, dass ich ihn beim letzten Mal schon angeguckt habe und du mir noch was von diesem Sonnentattoo auf dem Kopf erzählt hast. Genau, die hat nicht nur goldene Haut, sondern auf dem Kopf, also direkt quasi hinten, wo man normalerweise meistens den Wirbel hätte von den Haaren, aber die hat ja keine Haare, dort herum sitzt halt dieses Tattoo, also diese Scheibe ja im Prinzip, ne, mit diesen. Für dich sieht es halt aus wie Flammen, die dort gezeichnet wurden. Mhm. Und die hat aber auch überall sonst diese Tattoos. Das sind halt, eigentlich sind das keine Tattoos, sondern es sind Narben, Brandnarben, die in dieser Form angebracht wurden. Tarano kann sich das durchaus vorstellen, wie ein Brandeisen funktioniert, einfach weil sie eben diese Art von Wunden versteht, dass das Brandnarben sind. Also das heißt, irgendjemand hat diese Symbole auf diese goldene Haut nachträglich oder auch davor, das weißt du nicht genau, vielleicht sind die auch... Vielleicht werden sie golden geboren, das weißt du nicht. Aber die wurden da halt auf jeden Fall angebracht. Und du verstehst die Symbole zwar nicht, aber alle haben irgendwie was mit Feuer zu tun und mit der Sonne und vielleicht auch so ein bisschen mit Explosionen und Motoren. du bist dir da nicht so sicher. Also so radähnliche Sachen, das könnte Grana wiederum ein bisschen erkennen. Mechanik scheint auch in diesen Symbolen so ein bisschen mit eingewoben zu sein. Aber es wirkt auf euch sehr bedrohlich, also sehr kriegerisch und fast als wäre der ganze Körper eine einzige Beschwörungsformel, um irgendein Benzinmonster zu beschwören, ja? Also so scheint das aber auch für die heilig zu sein. Das scheint eben einfach deren Leben zu sein. Tarano murmelt es auf jeden Fall, so Brandnarben und Benzin und Feuer murmelt sie auf jeden Fall vor sich hin. Wenn sie sich die Person anguckt, so dass Leute, die es mitkriegen wollen, auf jeden Fall mitkriegen können, was sie da sieht. Und ist aber so von diesem Körper und diesen Narben und diesem Gold und auf jeden Fall reibt sie an der Haut, um zu versuchen, ob die Farbe abgeht. Damit so beschäftigt, dass sie beim Rest gar nicht so richtig zuhört. Also bei Brandnarben wird Ikrascha dann neugierig und kommt mal rüber und guckt sich das an. Oder er würde eigentlich eher ganz banal schnüffeln, um mal so den... Er hat eigentlich zwar gar keine Ahnung, aber ob er... Ich weiß nicht, hat er irgendwie vergleichswerte tote Tiere, tote Wesen, die riechen, je nachdem wie lang die... Also er hat ja einen sehr guten Geruchssinn, aber, ja, aber keine Erfahrungswerte in diesem Bereich. Also ich wüsste im Moment nicht, woher. Es ist tatsächlich so Jagd und so, ne, und Tiere und Fleischherstellung, wenn ich es mal nicht so sein. Er hat Tierkunde, ne? Er hat Tierkunde, genau. Er weiß, also er kennt verschiedene Arten von Tieren. Und er weiß auch, dass die verwesen und dass sie komisch riechen können. Aber er kann jetzt, weil er die Erfahrungswerte nicht hat, wie du gesagt hast, keinen Unterschied ausmachen. Er könnte jetzt nicht sagen, wie lange diese Person schon tot ist. Also, dass sie tot ist, da seid ihr euch ziemlich sicher, weil die atmet nicht. Und hat auch sonst, ne, bewegt sich nicht oder sowas. Es ist auch nicht so wirklich auszumachen, ob sie jetzt sehr steif ist, dadurch, dass Grana sie durch die Gegend gezogen hat, macht das halt einfach keinen Unterschied. Aber ihr kennt euch da auch nicht wirklich aus, sag ich mal. Also, dass eure Charaktere das jetzt wüssten. Aber bei den Brandnarben, beziehungsweise bei den Tätowierungen, also ich würde die mal gerne olfaktorisch auf bekannte Elemente untersuchen, vielleicht irgendwie Reste von Schmauchspuren oder sowas, was ja dann schon so ein bisschen an Schwefel, Schießpulver gemahnt. Das sind ja ihm vertraute Sachen. Ja, was du auch weißt, ist, dass das Wasser, in dem diese Person lag, Gerüche wahrscheinlich auch ziemlich gekillt hat. Ja, ne? Ja. Also, macht Sinn. Egal wie lange die Person da jetzt schon drinnen liegt, das ist auch das, was dir noch entgegenkommt. Wassergeruch im Prinzip, also fast nichts. Ne? Also traurig. Ein bisschen modrig vielleicht, genau. Aber was auch immer die für Gerüche eigentlich mit sich hatte, vielleicht wenn sie da trocken ist, du weißt es nicht, aber so bringt das halt einfach nichts. Okay. Kommt die goldene Farbe runter, wenn Tarano mit dem Traum drüber rubbelt, auch nicht gerade sanft? Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie immer, das muss doch abgehen, das ist Farbe. Es geht nicht ab. Du hast davon nichts an deiner Haut, wenn du da, oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass du es irgendwie mit den Fingern machst oder so. Ja, mit dem Daumen so, wie so ein Schmutzfleck. Geht. Ja. Nein, das ändert überhaupt nichts. Was du aber merkst, ist, dass sie... Also gut, das kann natürlich jetzt auch durchs Rubbeln kommen, aber irgendwie scheint sie sehr warm zu sein, dafür, dass sie in dem kalten Wasser lag. Das ist gruselig. Das sage ich dann, irgendwie ist sie warm und guckt sich um, ob das Wasser in der Sonne lag. Also kann sie durch die Sonne gewärmt worden sein? Also der Lichtspalt, der da hinten ja irgendwo ist, der berührt zwar das Wasser auch, aber halt viel weiter hinten an diesem See und nicht da, wo ihr halt jetzt seid. Das ist, also da ist es dunkel, da ist zumindest kein Sonnenlicht, da sind halt diese Leuchtpilze in der Nähe. Okay. Ist irgendein bestimmtes Körperteil von ihr warm oder der ganze Körper? Der ganze Körper. Du hast halt das angefasst, ne? Deswegen ist es dir aufgefallen, aber wenn du jetzt noch mehr rumtatscht, sag ich mal. Ja. Wirst du feststellen, dass das der gesamte Körper ist. Die meiste Wärme scheint tatsächlich vom Brustkorb zu kommen, was auch irgendwo das Körperzentrum ist. Und vielleicht noch vom Kopf. Also die Gliedmaßen, so die Hände und die Füße sind quasi am kältesten. Sagt das Tyranno irgendwas? Also hat sie sowas in der Art schon mal erlebt oder gesehen? Also ist es bei ihr vielleicht selber auch ähnlich, also außer, dass sie halt noch lebt. Also es ist schon so, dass natürlich die Gliedmaßen, die am weitesten weg sind von der Körpermitte, am ehesten auskühlen. Das wisst ihr, weil es im Berg eben kalt ist, logischerweise. Und dass es aber so krass ist, das weißt du halt, wenn Leute Fieber bekommen, ne, bevor halt der Körper eine gesamt angenehme Temperatur hat, dass es halt sein kann, dass Füße und Hände besonders kalt sind im Gegensatz zum Rest. Es fühlt sich aber nicht an wie Fieber von der Temperatur. Also sie ist nicht heiß und sie ist auch nicht so warm wie ihr. Aber sie ist dafür, wie gesagt, dass sie im Wasser lag, das sehr, sehr kalt ist, viel zu warm. Und vor allem, dass sie tot ist. Also entweder ist sie noch nicht lange tot, oder irgendwas anderes geht vor sich. Ich will gerade eigentlich diesen länglichen Gegenstand wegpacken, bis ich merke, sind meine Taschen eigentlich nicht so voll geeignet. Moment. Die Leiche, wenn das der Gegenstand von ihr ist, dann müsste sie eine Tasche haben, wo der reinpasst. Ja. Hat sie sowas? Sowas oder einfach nur so einen großen Rucksack? Tatsächlich ist es so, dass das eher so eine Art Gürtel ist. Und da hängen noch drei weitere von diesen Dingern dran. Tatsächlich ganz, an der Stelle, wo das Teil fehlt, ist die Schnalle, die dieses Teil halten sollte, nämlich gerissen. Also ist sie definitiv durch diese Lücke wohl hier reingekommen? Ja, schmal genug ist sie. Also die ist auch sehr dürr. Wenn jemand was dagegen hat, würde ich mir diesen Gürtel mit den anderen beiden Gefäßen gerne nehmen. Also ich habe nichts dagegen, aber wenn du sagst, wer es dagegen hat, dann... Ich überlege gerade, ob ich Ja, das macht alles keinen Sinn. Oh, was macht Vielleicht ihr denn da? Vielleicht ist sie vor irgendwas geflohen und dabei in diese Spalte gestürzt oder hat versucht, sich hier reinzuretten. Vielleicht sie kommt von draußen. Sie hat versucht, die sucht nach einem Zugang, um uns zu überfallen. Meinst du? Oh, das wäre aber schlecht. Oder sie hat auch diese... Also entweder hat sie die Motorenkrieger gesehen und ist für den geflohen. Oder also aber sie ist einer von denen und die sind alle viel näher drin, als man denkt. Ich glaube eher, das sind die Motorenkrieger. Also, die gehört dazu. Vielleicht hat sie auch Wasser gesucht. Dann wäre sie fündig geworden. Das war aber ziemlich schlecht, dass sie da fündig geworden ist. So darfst du nicht denken, das wäre gemein. Das ist bei uns ziemlich toll. Oh, wir müssen aber gucken, ob wir das Wasser überhaupt trinken können. Ja, das können wir. Könnten wir so gucken. Oh, und wie? Naja, wenn der Vogel hier gelebt hat, dann wird das irgendwie gehen. Ja, und ich glaube, das kann ich auch, ja, das können wir vorsichtig testen, sondern das kann man ja wohl vielleicht auch dezent erschnuppern, ob das Wasser faulig ist. Also, faulig, abgestanden, es bewegt sich ja nicht das Wasser, ne? Das ist ja eine sich nicht bewegende Wasserquelle, es ist einfach nur so ein See, der da so ist halt. Und ja, es ist halt in dieser Höhle, deswegen ist alles ein bisschen niedrig und so. Aber du würdest sagen, trotz dessen, dass du gerade eigentlich gar nicht genau sagen kannst, ob das jetzt du bist, der riecht oder der Umgebung. Ja. Ausschlussverfahren. Ich würde ja mal sagen. Ich kann dich da einmal reintunken, wenn du willst. Vielleicht wäscht das den Gestank ab. Bitte nicht später. Aber das ist gar keine schlechte Idee, aber später. Also du möchtest. Ja, die Leiche jetzt übrigens auch mal abgelegt. Ja, nicht mehr ins Wasser, sondern davor wahrscheinlich. Ja, ne? Genau. Möchtest du jetzt mal ganz, ganz konzentriert das Wasser nach seiner Reinheit beschnuppern? Dann müsstest du mal eine Probe und machen. Und im Zweifel auch mal schmecken. Ja, okay. Krana wird unterdessen übrigens, während Ikrasha da das Wasser testet, wird Krana sich mal diese mechanischen Tattoos bzw. Brandnarben anschauen, genauer, ob ihm da was bekannt vorkommt. Okay. Eine besondere Eigenschaft, die hilft mir da jetzt auch nicht weiter. Die war ja nur die Berechtigung, warum ich da jetzt überhaupt eine Probe machen kann. Hätte ich jetzt einen passenden Wissenspool, hätte ich jetzt im Zweifel sagen können, ich kann nochmal ziehen, richtig? Nein. Deine besondere Eigenschaft sagt, du darfst nochmal ziehen. Das heißt, wir merken uns jetzt dieses Ergebnis, dass es schiefgelaufen ist. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Das bessere Ergebnis, ich hoffe für dich, dass es ein besseres Ergebnis gibt. Das zählt dann. Das ist die besondere Eigenschaft. Okay. Machst du? Das ist der Grund, warum die Leute nicht Schere, Stein, Papier mit mir spielen normalerweise. Okay. Ja. Gut. Ja, was soll schon schief gehen? Ich meine, du schnupperst da dran und weil du feststellst, dass dein eigener Geruch anscheinend irgendwie stärker ist als der Wassergeruch, du wolltest dann auch probieren, ne? Ja, Und da ich da wahrscheinlich nichts bei mir denke, so, ja, nö, ach, ja, das kann man wohl probieren dann. Genau, weil es geht ja schon irgendwie, genau. Du würdest sagen, schmecken tut es metallisch. So ein bisschen, irgendwie. Aber ansonsten nichts, was dir jetzt giftig vorkommt. Ich denke, das kann man trinken. Gibt ein bisschen Haare auf den Zähnen. Oh, so wie bei, jetzt habe ich Lilis Namen vergessen. Tarano. So wie bei Tarano. Ui, jetzt bist du mich auch noch. Wieso? Die ist übrigens immer noch mit der Leiche beschäftigt und hört nicht zu. Oh. Gut. Wahrscheinlich jetzt so um die Zeit, dass diese Farbe nicht abgeht oder so. Kann man durch den, hat eigentlich schon jemand durch den Spalt durchgeschaut? Nach draußen? Ich glaube nicht. Ich bin mit dieser Dose-Zylinder direkt zurück. Dann werde ich das aber nur das versuchen. Okay, das heißt, du gehst da auch hin zu dem Spalt und man sieht halt, dass man ein bisschen klettern muss. Das musste Avano auch schon machen. Ach, Avano. Igrasha. Der war ja auch ein bisschen geklettert und hat dann halt dieses Teil gefunden und ist dann damit wieder zurückgekommen. Das heißt, um durchgucken zu können, also mehr zu sehen als da ist es hell, muss man halt deutlich mehr hineinklettern. Aber sollte von der Statur von Avano überhaupt kein Problem sein. Und ich glaube, sie ist auch, ich sag mal, sportlich genug. Ja. Weil sie sowas ja auch übt, ne? Weil sie ja ein bisschen, ja, ich sag mal, trainiert hat, ne? Ja, und sie wird wahrscheinlich auch wissen, dass das eventuell blenden könnte. Sie war schon mal draußen, weiß ich nicht, oder sie ist zumindest drauf gefasst. Ich habe Überleben draußen. Genau, also du hast... keine Sonnenbrille leider. Du hast auf jeden Fall das Wissen draußen, wie man überlebt, selbst wenn du noch nie draußen warst, weil du eben genug Leute kennst. Weil ich glaube, so richtig Überleben draußen hat sie bisher selber noch nicht gemusst. Ne? Irgendwie dann war es theoretisch. Ja, aber ihr wisst, Sonnenlicht da draußen ist bäh. Für eure Haut und für eure Augen. Also, die gehen wahrscheinlich auch eher nachts raus, ne? Ich meine. Genau. Es ist ja eigentlich ist es auch Nacht. Es ja, ist stimmt. Abend, aber es ist draußen halt trotzdem heller, ne? Weil. Ja, gut, aber es blendet dann nicht so. Nein, genau, es blendet nicht so und es verbrennt dich auch nicht sofort oder sowas. Aber auch da können wir jetzt mal eine Probe drauf machen, auf dieses Klettern und herausspähen. Was zum das ja. Hab ich ja noch nie gesehen. Okay. Schere schlägt Papier. Moment, ihr habt unterschiedliche Farben. Gilt das? Ja, es ist immer so. Wir haben immer ach so, unterschiedliche oh, ja. Farben. Ich bin klar, was ist so. Entschuldigung, verpeilt. Okay, also Avano klettert durch den Spalt. Sie wollte erst mal gucken. Okay, ja. Nein, du hast recht. Nein. Sie muss klettern, passt, um mehr zu schon. Gucken. Passt schon. Ne? Passt schon. Um mehr zu sehen. Also ein bisschen was. Ich werde vorsichtig, aber sie nicht. Also ich dachte auch, dass sie halt so weit klettert, wie sie ungefähr ahnt, da ist die Oberfläche und dann nicht einfach den Kopf raussteckt. Davon bin ich jetzt aber ausgegangen. Sondern dass sie dann erstmal so ein bisschen höher drauf schaut. Ja, wäre schon noch im Rand möglich. Okay, das Klettern dauert tatsächlich ein bisschen, weil es ein gutes Stück ist und du wirst auch auf dem Weg nach oben feststellen, dass die Felsen, an denen du dich da so hochziehst, an einigen Stellen Wir hatten hier diese tollen Atmo-Geräusche. Das ist der Stuhl von Ayu, wenn ich mich nicht irre, ne? Befürchte fast. Ja, den kenne ich schon. Gruselige Tür. Die Tür, ja. Oh ja, die Horrorfilmtür fand ich auch schon sehr gut. Ja. Wir sollten ein Horrorspiel spielen, dann kann ich immer wieder, lehne ich mich zurück, wenn die Tür geöffnet wird. Ja. Machbar. Super. Dass die Felsen tatsächlich mit rötlicher Farbe, wollte ich gerade sagen, du weißt, dass es Blut ist. Also da ist Blut an einigen Kanten des Felsens und wenn du das halt so zurückverfolgst, es ist schon getrocknet, aber man sieht es halt noch, die Reste davon, ne? Scheint die Person, die dort ja ihr Blut verteilt hat, diesen Spalt hinabgestürzt zu sein. Also das sieht nach sehr unglücklichen Aufschlägen aus. Weil es richtig, richtig spitze Felsen sind halt. Und ja, wenn du dann die falsche Stelle deines Körpers, ne, dann gute Nacht. Dann ist sie wahrscheinlich im See gelandet. Mhm. Hat sie denn Verletzungen? Offensichtlich? Zwischen den Narben Und also sagen wir, zwischen den rituellen Narben und den normalen Narben, sie hat nämlich auch noch welche, die anscheinend von irgendwelchen anderen Gegenständen, Waffen, was auch immer, gekommen sind, die nicht in dieser Verschnörkelung drin sind. Gibt es auch, frische Wunden sind es nicht mehr, es blutet auch nichts oder so, aber man kann erkennen, dass diese, es sind auch Narben, aber die Narben sind deutlich frischer. Aha. Also für euch ist es halt auch eine Wunde, die halt gerade so zur Narbe übergeht, ist es im Prinzip, ne? Das kann ja aber eigentlich nur heißen, dass sie entweder, nachdem sie da runtergefallen ist, noch eine Weile gelebt hat. Mhm. Eigentlich nur das. Ich vermute, der Vogel hat sie umgebracht am Ende. Aber Killervögel. Weil sie den Glitterkäfer wollen. Ja, genau. Aber da Avano ja da klettern musste und ganz weit weg von der Gruppe ist, wissen wir das natürlich alle noch nicht, ne? Dass die Person da auf den Felsen geknallt ist und da eine Blutspur ist. Deswegen die Wunden könnte ja zumindest. Es sind ja keine richtigen Wunden. Es sind halt, also, es gibt Narben und es gibt frische Narben. Das ist es im Prinzip. Okay. Es gibt halt diese Brandnarben so, und es gibt halt Narben, die halt vorkommen, wenn man mit Gegenständen oder irgendwas, ne? Waren denn da Knochen gebrochen oder sowas? Also, schwierig was zu sagen. Für mich sowieso nicht, aber für ja, also da sich Tarano ja damit auskennt, genau, die hat keine Knochenbrüche oder sowas feststellen können. Was allerdings sehr wahrscheinlich passiert ist, dass ihr Schädel einen mitbekommen hat. Also dadurch, dass sie ja keine Haare hat, sieht man das besonders gut. Es ist etwas deformiert, sage ich mal. Und es könnte tatsächlich sein, dass der irgendwie gebrochen war, es aber nicht mehr ist. Was ja jetzt im Endeffekt für uns Spieler bedeuten kann, also entweder sie hat noch eine Weile in der Höhle gelebt, bevor sie gestorben ist, oder da ist irgendwo noch eine zweite Person. Was die Truppe in der Höhle natürlich alles gar nicht weiß. Ja. Und hoffentlich irgendwie zu dem Schluss kommt, sobald Avano ihr frisch erworben, wenn sie von der Höhe sich nicht beeinflusst. Ja, also was Tarano eben weiß, ist, dass der Schädel eben deformiert ist, dass der mal gebrochen war. Wobei Tarano eigentlich nicht wüsste, dass gebrochene Schädel dafür sorgen, dass man so weiterlebt, dass sie danach wieder zusammenwachsen. Es kommt eigentlich nicht vor. Nee, in der Höhle ist man dann direkt. Genau. Ist sicherlich schon oft passiert, dass irgendwann gestürzt war und genau das passiert ist. Ja, wahrscheinlich. Das heißt aber auch, dass Tarano irgendwas gefunden hat, woran sie weiter dran rumpoken und so tasten und so weiter kann. Das heißt, dass sie weiterhin alle ignoriert und auch den kleinen Hinweis ignoriert, dass sie Haare auf den Händen hat. Der hört sie einfach nicht hin. Umso besser für die Männerschaft, dass sie es nicht gehört hat. Wahrscheinlich ja. Ich habe Gifte dabei. Nee, aber Tarano ist eine, die vor sich hin murmelt, wenn sie irgendwas Faszinierendes sieht. Das heißt, die anderen dürften, wenn sie sich in der Nähe aufhalten, zumindest was in die Art auch mitbekommen. Und sie puckt halt die ganze Zeit da dran rum und tastet rum und versucht es halt irgendwie so, sich über den Tastsinn zu erklären und was wo ist und murmelt halt die ganze Zeit vor sich hin. Du hattest ja gesagt, dass der Brustkorb wärmer ist als der Rest. Ist der Brustkorb auch anders in der Farbe? Ist der besonders golden oder heller, dunkler, irgendwas? Leuchtet da was? Leuchtet da was? Sie hat das Gefühl, dass tatsächlich diese Wärme, die sie fühlen kann, auch fast sichtbar ist. So genau kann sie sich das nicht erklären, weil es leuchtet halt nicht so wie ein Pilz, ne? Aber irgendwas unter der Haut scheint Wärme abzustrahlen und das ist eben auch leicht sichtbar. Die Haut selber sieht genauso aus wie überall anders auch. Das heißt aber, wenn sie drauf rumtastet, was spürt sie dann? Spürt sie auch eine Erhebung oder irgendwas? Du meinst, als wäre da noch was anderes drunter, oder? Genau. Nein, das scheint tatsächlich einfach der Körper zu sein, der diese komische Eigenschaft hat. Ich meine, ihr habt noch nie Sundra live und in Farbe gesehen. Ihr habt mal gehört, das sind halt die Motorenkrieger und andere Dörfer plündern und so, aber wirklich gesehen, bis auf eine Zeichnung vielleicht? Nein. Deswegen, es ist gerade sehr, sehr viel Neuland, Neugebiet und es gibt auch keine, medizinischen Studien, wäre sowieso übertrieben, aber es gibt einfach keine Informationen darüber, inwiefern die sich noch von euch unterscheiden, außer dass sie goldene Haut haben und alle wahnsinnig sind oder so. Okay. Na, wenn Tarano jetzt irgendwie wie so ein Ball oder Stein oder irgendwas gespürt hätte, hätte sie sich ganz sicher einen spitzen Stein gesagt. und eine kleine Operation durchgeführt. Aber da das hier jetzt erstmal nicht so ist, guckt sie sich einfach tatsächlich weiter den Körper an und guckt, wie sich das unterscheidet und alles. Sie macht quasi eine Autopsie, ohne die Leiche zu öffnen. Okay, ja. Du machst jetzt deine eigenen medizinischen Studien quasi. Ja, von außen. Aber sowas von. Was macht denn Grana in der Zeit, wo Avano am Klettern ist und Tarano am Antatschen? Auf jeden Fall wird Grana auch ein bisschen an die Leiche rumtatschen, da er sich damit aber nicht auskennt. Das sieht bestimmt sehr lustig aus, wenn zwei Leute da an dieser Leiche rumtatschen und alles begutachten von allen Seiten. Der eine dreht in die eine Richtung, der andere dreht in die andere Richtung. So, ich war noch nicht fertig. Ja, aber er wird dann irgendwann Avano machen lassen, Tarano machen lassen. Nee. Du wolltest aber dir die Sachen angucken, die Narben, ne? Genau, die Narben angucken, genau. Tatsächlich, weil das ja bei dir die Spezialisierung auf Mechanik ist. Es sieht sogar so ein bisschen aus, als hätte sie so Teile von Bauplänen da drauf. Also, es wäre sie quasi eine Leinwand gewesen für irgendwelche Dinge. Nicht vollständig, immer nur so einzelne Teile. Und du bist dir aber ziemlich sicher, dass das halt irgendwelche Fortbewegungsmittel sind, die mit Benzin betrieben werden. Und wenn du die einzelnen Teile bauen würdest selber, weißt du aber auch, hättest du halt kein zusammenhängendes Gefährt. Deswegen kommst du nach kurzer Zeit, was heißt nach kurzer Zeit, Tarano patscht da ja eine Weile rum, also du hast schon ein bisschen mehr Zeit, kommst du darauf, dass das wohl so eine Art Ranking zu sein scheint, dass sie halt eine gewisse Position in dieser, naja, Armee, sind ja 1000 Tiere, in dieser Armee halt hat, in dieser Motorenkrieger-Armee. Es gibt scheinbar auch irgendeine Bedeutung. Also es gibt, du weißt nicht, welche Position sie hat, aber du bist dir ziemlich sicher, dass man, wenn man sich damit länger auseinandersetzen würde und mehr von diesen Motorenkriegern kennen würde, dass man dann vielleicht sogar sagen kann, anhand der Markierung, die sie tragen, welche Position sie haben und was die eigentlich machen. Okay. Also so Truppenmarkierung. Ja, genau. Also so wie jemand ein General ist oder sowas, ne? Solche Sachen sind das halt, nur dass der. Es ist halt kein militärisches Rangsystem. Ja, ne? Ja. Aber Grana kann sich halt nicht sagen, was das jetzt genau bedeutet. Die blöde Frage, haben wir sowas in unserer Gesellschaft auch? Also so verschiedene Rangsysteme oder ist das eher so mehr Ruf nach dem Motto, Jägerinnen stehen über Sammlern und oder gibt es auch separat davon auch Ränge oder Titel? Also was es ja gibt, sind die drei Regentinnen, ne? Die ja, was heißt über dem Volk stehen, die Entscheidungen treffen. Das ist eigentlich eher das Ding. Eigentlich sind bei den Nauda die Leute sehr gleichwertig. Natürlich, wenn du ein Kind bist, hast du weniger Erfahrung, ne? Also so geht das eher nach dem Alter meistens, weil man einfach auch mit mehr Alter mehr Erfahrung in seiner Profession hat. Was man bei Jägerinnen oder vor allem eben Leute, die draußen sind, oft einfach erkennt oder auch anerkennt, sind die Narben. Also jemand, der viele Narben hat, hat eben schon viel erlebt, hat viel überlebt und wird deswegen eher respektiert. Es ist jetzt nicht so, dass man zu irgendwas befördert wird oder sowas. Man arbeitet das, man lebt eben für die Gemeinschaft, daher kommt das. Also diese Struktur, diese in Anführungszeichen militärische Struktur, irgendwas in der Richtung, das gibt's eigentlich gar nicht. Okay. Also meistens ist es tatsächlich, wer älter ist, auf den hört man. Meistens jedenfalls. Also ihr macht es gerade nicht. Wir sind ja auch noch jung und naiv. Genau. Oh, das sieht aus, als wenn sie irgendwelche Abzeichen auf der Haut hat. Guck mal. Was denn für Abzeichen? Oh, ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber das sieht so aus, als hätte sie eine bestimmte Stellung inne gehabt. Oh. Okay, was ist denn das? Und Tarano zeigt auf ein Zeichen, in der Hoffnung, dass Grana ihr das ein bisschen erklären kann. Oh, das sieht aus wie ein Bauplan für einen Teil. Ein Teil für was? Oh, ich glaube, wenn man alle Teile hat, dann kann man daraus ein Gefährt bauen. Aber die hat nicht alle Teile. Das reicht nicht dafür aus, dass man da ein ganzes wirklich so ein Benzinfresser-Ding daraus bauen kann. Aber das sind Teile davon. Oh. Okay, seltsam. Meinst du, sie ist eine von den... Na, wobei wir wissen ja, dadurch, dass sie goldene Haut hat, wissen wir ja eigentlich, dass sie zu den Fenden in Anführungszeichen gehört, oder? Zu den Sundra, ja, das ist ziemlich eindeutig. Seltsam. Aber was will sie hier, ganz alleine in der Höhle? Oh, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum sie ins Wasser gefallen ist. Oh, vielleicht hat sie von dem Wasser getrunken und ihr ist schlecht geworden. Ja, oder der Frull hat sie gefressen. Oh, das kann sein. Kommt Avano jetzt langsam zurück? Oder darf ich das rufen? Ja, oder so. Du darfst es gerne rufen. Du kannst aber auch weiter nach oben klettern vorher. Wohin, nach oben? Nach oben zum draußen. draußen. Achso, ja, das hatte sie vorher. Genau, du wolltest nach draußen gucken oder halb klettern. Und du stellst fest, ja, in der Höhle ist es kalt, aber da draußen ist es auch verdammt kalt. Nicht so, wie du das vorgestellt hast, so heiße Sonne und vorbrennst und so. Es ist eisig kalt. Du hast Minusgrade da draußen. Das heißt, es ist tatsächlich kälter als in der Höhle. Also dir fröstet das, du siehst eben deinen Atem auch in kleinen Dampfwölken. Wölkchen nach oben steigen und umso weiter du nach oben kommst, umso mehr spürst du auch dieses Beben und kannst sogar fast ausmachen, aus welcher Richtung es kommt. Tatsächlich liegt das, was du siehst, aber sehr im Schatten des Berges, weil so wie diese Höhle liegt, liegt sie halt nicht oben drauf oder so, sondern da kommt dann noch mehr Berg nach oben hin und der hat eben einen großen schattigen Platz um diesen Bereich hier mit seinen Felsen gemacht. Und du kannst in, ja, 10 Meter Entfernung ungefähr ein Benzinfresser sehen. Also ein Gefährt, das so ein bisschen vor sich hin qualmt, nur 2 Räder hat und auf der Seite liegt. Oh. Voll mit, also es liegt nicht komplett auf der Seite, weil die Panzerung an der Seite, so mit so Spießen aus Metall und Schrott, sorgt dafür, dass es halt mehr so halb im Sand steckt. Und anscheinend transportiert das auch irgendwas. Es gibt halt eine größere Kiste, die auf diesem Gefährt festgemacht ist, die halt jetzt so mit halb so auf der Seite liegt. Ja, diese Rauchfahne, die sich halt quasi bildet, die halt das Benzin, also das der Geruch, den nimmst du sofort wahr. Du weißt vielleicht nicht mal, dass es Benzin ist, aber es stinkt halt. diese schwarzen, also es sind richtig so schwarze Wolken, die das so ein bisschen ausspuckt. Das ist ein richtiges Signal, was gen Himmel steigt. Trotz dessen, dass hier absolute Dunkelheit, also du würdest sagen, es ist wahrscheinlich dunkel, aber du siehst halt sehr gut. Das macht halt die Nauda aus. Wenn diese schwarze Wolke halt diese Dunkelheit verlässt, kann man die bestimmt sehr weit sehen. Das ist das, was Avano sieht, wenn sie da so rausguckt. Und im Sand, beziehungsweise im Gestein ist es ja eher, aber das bisschen Sand, was eben dort drauf liegt, kannst du sogar noch die Fußspuren erkennen, die von dem Gefährt zu dem Spalt führen, aus dem du gerade rausschaust. Moment, wo war die schwarze Wolke? Von dem Gefährt gehen die aus, weil da irgendwas scheinbar brennt oder kaputt ist, ne? Und das geht deswegen nach oben. Oh. Weit auch für andere Leute zu sehen. Ja, dann wird sie sich umdrehen und ich glaube, in dem Moment so realisieren, so, schlecht. So, dann so einfach mal sehr, sehr schnell ein- und ausatmen. Und dann sich versuchen, sich zu fassen und einfach rufen. Hallo? Könnt ihr mal herkommen? Hören wir das? Ich nehme an. Ja. Ja. Ich verlasse mich jetzt wahrscheinlich auf den Hall auch in Höhlen. Und so. Ja, ja, das vielleicht habt ihr nicht mehr verstanden, was, aber sie hat Echo gerufen. Genau. Dem würde ich folgen. Ja, ich werde dann wahrscheinlich irgendwie mitkriegen, dass alle losrennen und auch mitgehen. Ja, Grala braucht ein bisschen länger, um das mitzukriegen, wenn ihn keiner darauf aufmerksam macht. Ja, ich würde dann Grala mitnehmen, der sitzt ja auch mit mir gerade an der... Ja, ja, ich hätte ja, gesagt, er bewegt sich langsam hinter Tarano her. Ich hätte ihn sonst auch her mitgezogen, ich hätte nur darauf geachtet, dass ich vor ihm da durchgehe. Er wird da auch nicht hochklettern, das kannst du vergessen. Okay. Also sie, also wenn ihr da hinkommt, seht ihr sie auf jeden Fall da so etwas, ich weiß nicht, ihr wird... Wie man sie da sehen kann. Auf jeden Fall sieht sie nicht sehr glücklich aus, jetzt, wenn sie in die Höhle reinschaut. Wieder. Also etwas es war keine gute Idee, hier raufzuklettern, weil eigentlich habe ich Angst vor Tiefen oder so. Und aus der anderen Richtung sah das nicht so schlimm aus. Definitiv. Hier ist ein Benzinfresser. Hier, der brennt draußen. Oh, das hat bestimmt der Frau gehört. Ist hier draußen windig? Was? Das war jetzt eine Frage an die SL. Okay, na gut, dann habe ich erstmal keine Scheu. Das sind Fußspuren, die hier hinführen, und hier auf dem Felsen sind Blutspuren. Das kann ja dann nur von ihr. So, als wäre sie abgestürzt. Sie hat doch gar nicht geblutet. Sie wird doch ein bisschen, sie ist abgestürzt. aber sie hat doch gar nicht geblutet, oder? Vielleicht in dem Wasser? Sie hat im Wasser gelegen? Ja, aber sie hat auch keine offenen Wunden. Hm. Alle Wunden, die sie hatte, sind gerade dabei zu vernarben. Das heißt, die sind mindestens eine Woche alt. Dann ist hier draußen noch irgendwo jemand anders? War auf dem Benzinfresser Platz für zwei? Dafür müsste man näher rangehen, um sich das anzugucken. Oh. Der liegt sehr unglücklich. Also ich würde mich erstmal sehr, sehr skeptisch umsehen. Dafür müsste ich da raus. Es ist sehr kalt draußen. Krana ist ja übrigens nicht hochgeklettert, ne? Der steht noch unten. Ihr steht alle noch unten und sie ist so, oben. Okay. Ihr unterhaltet euch quasi jetzt durch den Spalt. Aber ich weiß nicht, ich komme hier nicht mehr runter. Also vielleicht muss ich rausgehen. Vielleicht ist das auch besser so. Oh, ansonsten kann es sein, dass die vielleicht dass die vielleicht dazu fähig sind, sich selber ganz schnell zu heilen? Das weiß ich nicht. Schon. Aber schnelle Wundheilung wird es sicherlich geben, ja. Die Farbe, vielleicht ist die Farbe irgendwie. Hat das irgendwas mit der Farbe zu tun? Das weiß ich nicht. Siehst du denn die Spuren, die du siehst? Siehst du nur Blutspuren oder siehst du andere Spuren? Terrano ist immer noch nicht davon überzeugt, dass die Haut wirklich golden ist und nicht angemalt. Ja, sie dreht sich nochmal um und schaut raus, da noch irgendwelche anderen Spuren zu entdecken sind. Sie hatte auch so einen Geruchssinn, ne? Glaube ich. Irgendwie so ein Hundegeruchssinn. Falls man irgendwie noch. Deine Sick gibt dir den besseren Geruchssinn. So, ja. Deine Verseuchung. Mutation. Deine Mutation, genau. Ja, also deswegen, ne? Benzingeruch übertüncht irgendwie so alles. Ja. Ach, nee. Und ja, ansonsten, das Gefährt selbst riecht halt auch metallisch, weil es halt aus Metall ist und weit und breit sonst nichts. Und deswegen kommt dir das irgendwie sehr krass vor einfach, aber nichts Außergewöhnliches jetzt. Ich weiß nicht, nee, also ich kann nichts sehen. Nur diese schwarze Wolke, die von dem Benzinfresser ausgeht. Und vielleicht können das andere auch sehen. Ja, die sollten wir ganz schnell loswerden. Ich glaube auch. Ich aber wie Terrano. Ja. Nee, Krana. Krana, wie werden wir die Rauchwolke am besten? Oh, wir könnten es abdecken oder wir können einen Stein drauflegen, dass der sich verteilt. Oder wir bauen es auseinander. Dabei leuchten seine Augen so ein bisschen. Aber um es auseinanderzubauen, muss mehr als eine Person von uns da rausgehen. Wir könnten es mit Sand zuschaufeln. Ja. Oh, das ginge auch. Also bevor aber das wäre schade. Also bevor ich da rausgehe, guckt Agrasha sich aus dem Loch erstmal nur sehr skeptisch um, ob er in irgendeine Richtung irgendein kleinstes Anzeichen sieht, dass da noch irgendjemand anders kommen könnte. Ich wollte gerade sagen, bevor sie überhaupt anfängt zu klettern, fragt Terrano Avano erstmal, ob man wieder reinkommt, wenn man einmal draußen ist. Genau, wo ist das ebenerdig da, das Loch, oder ist das noch, geht das da noch runter? Du meinst, dass man abstürzen würde, gezwungen, wenn man wieder rein will? Wenn man klettern kann, auch wenn man einmal draußen ist, wieder reinkommt. Wenn man klettern kann, ja. Sonst geht auch fällt man. Runter da. Sonst fällt man. Wie geht denn das da runter? Also das ist so eine Art Plateau, auf dem das Ganze jetzt ist. Und tatsächlich, dieses Gefährt kann ja nicht klettern. Das muss raufgefahren sein. Aha. Also gibt es halt irgendwo eine steile Passage, sag ich mal. Das kannst du auch sehen. Du siehst ja, in welche Richtung das Gefährt steht. Und hinter dem Gefährt quasi geht diese Passage runter, die man halt sogar fahren kann, offensichtlich. Und wenn du dir das so anguckst, ist sie sogar breit genug, dass auch ein breiteres Gefährt da hochfahren könnte. Also das wäre der eine Weg und eben halt auch die Möglichkeit, wieder in den Spalt zu klettern. Also das ist doch recht ebenerdig da an der Stelle, wo dieser Spalt ist und wo das Gefährt liegt. Das geht. Wegen der Höhle, ob da jemand drin ist, der Vogel läuft da wieder rum. Der sucht seinen Käfer. Aber den Käfer haben wir ja jetzt eingesteckt, richtig? Ich meine auch, dass Avano den sogar mitgenommen hat. Ja, bin ich auch der Meinung. Also man kommt von draußen hier rein, ohne Probleme. Und da ist auch ein Weg, der hier muss auch irgendwie einen Weg hinführen, mit dem man, also irgendwie ist das Benzinfresser-Ding hier hochgefahren. Aber das ist doch komisch. Wie können sie die Höhle ungeschützt lassen, wenn man so einen guten Zugang zu uns hat? Vielleicht wissen sie das nicht. Das ist die Rückseite des Berges. Das ist die Rückseite, ne? Deswegen müssen wir denen das sagen. Dann werden sie uns echt dankbar sein. Sie haben keinen Grund, uns auszuschimpfen oder uns irgendwie zu bestrafen, weil das ist ja... Aber wir sollten auf jeden Fall erstmal die Rauchsäule beseitigen und dann reingehen und den anderen Bescheid sagen. Ja, es ist echt kalt da draußen. Hm. Wie lange? Die Nacht hat gerade erst angefangen, richtig? Hm. Der Vorteil ist, ihr habt dicke Kleidung an, weil es drinnen auch kalt ist, ne? Genau. Ach so, ja, stimmt. Nicht ganz so auf frostige Sachen vorbereitet eigentlich, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Problem. Man sollte es nicht so lange machen. Alles klar. Ja, Avano, was hältst du davon? Wir löschen die Rauchsäule und sagen dann allen anderen Bescheid. Ja, klar. Heißt, wir gehen nicht raus und probieren das auseinanderzubauen. Du hoch. Wir können versuchen, von der anderen Seite daran zu kommen. Oder du kommst hier hoch und wir gehen dann. Ich glaube, dann bleibe ich stecken. Dann kommt gar keiner mehr. Aber es muss von der anderen Seite auch möglich sein. Vielleicht, wenn wir das den anderen, den Erwachsenen sagen, dann vielleicht können wir dann mit den zeigen sie uns den Weg dahin. Das wäre eine gute Idee. Sollen wir irgendwas zum Beweis mitbringen? Den Käfer haben wir doch und vielleicht tragen wir die Frau ein Tag mit zurück. Boah, das kann ich machen. Ja, ich würde auch sagen, die Frau ist mehr als genug. Ikrasha, kommst du mit raus? Ja. Grana, wäre das okay, wenn du hier bleibst und aufpasst und uns dann beim Runterkommen hilfst? Du bist doch so groß. Du kannst uns bestimmt helfen. Boah, natürlich. Aber soll ich jetzt nicht erstmal die Frau mit zurücktragen? Wir gehen erstmal raus und machen die Rauchsäule weg, damit das keiner sieht, dass da ein Eingang zu unserer Höhle ist. Ah, gut. Danke dir. Und so ein freundschaftlicher Boxer gegen die Schulter. Boah, das macht er dann auch. Weil es wahrscheinlich dazu führt, dass Tarano jetzt zu Boden fällt. Ich wollte gerade sagen, Tarano geht in die Knie, reibt sich ein bisschen die Schulter und fängt an zu klettern. Mhm. Ikrasha will dann hinterher klettern oder vorklettern? Ja. Nee, ich würde dann hinterher klettern. Okay, dann machen wir erstmal eine Probe mit Tarano, mit dem Klettern. Würfeln oder ziehen? Ich glaube, ich würde mal wieder reaktivieren in unserer aller Köpfe, wie das Würfeln funktioniert. Dazu klicke ich aufs Zahnrad, richtig? Nee. Daneben, links daneben. Und da musst du dann unten Wurfereignistabellen, heißt es auf Deutsch. Rollable Tables. Wurfereignistabellen, das ist eine bescheuerte Übersetzung. Ah. Aber immerhin haben sie überhaupt eine Übersetzung. Ja. sie wird immer besser. Aber gut, wie umfahren das Gegenteil von umfahren ist. Ja. Ich schalte inzwischen auch wieder von Deutsch auf Englisch zurück. Vielleicht dann. Jetzt muss ich doch mal gucken. Aber ich glaube, sie hat nichts mit Klettern oder so. Nee. Hab ich nicht. Okay, dann, irgendwie kommt sie gar nicht erst hoch. Also, sie findet nicht den richtigen Ansatzpunkt, wo sie sich jetzt festhalten könnte, wo sie nicht der Meinung ist, dass sie dann gleich wieder abstürzt. Und blockiert dafür dann einen Moment diesen Spalt. Kann ich schieben? Oder stützen? So. Räuberleiter. Ja, das kannst du. Ich musste immer daran denken, wie klein er eigentlich ist, dass das vielleicht gar nichts bringt. Ihr habt doch da Grana stehen. Ich wollte auch gerade sagen, ich würde Grana fragen, ob er mir einen Räuberleiter, eine Anstiegshilfe geben kann. Grana, kannst du mir helfen, etwas höher zu kommen? Na klar, ich heb dich hoch. Dankeschön. Und er greift sich heran und hebt sie einfach hoch. Ja, das heißt, du hast dann irgendwann den richtigen Punkt. Da verlange ich jetzt keine Probe drauf, weil er ist erstens stark genug, um dich hochzuheben und zweitens schaffst du es dann auch zu klettern. Dankeschön. Das funktioniert. Aber wir brauchen noch unseren kurzwüchsigen Freund. Der muss jetzt auch nochmal eine Probe machen. Würfeln oder ziehen? Ich bleib bei ziehen. Okay. Wählen oder? Ach nee, ich ziehe zu. Du gehst auf Wählen und suchst dir dann mit der Farbe, die du dir ausgesucht hast, eine raus und ziehst es auf das Spielbrett. So. Ja, hab's. Und dann Rechtsklick und Flipkart. Auch Gleichstand. Schön. Ja. Gleiches Problem, gleiches Problem. Du kommst gar nicht erst dort an, wo du den ersten zum Zugreifen findest, damit du hochklettern kannst. Ich häng fest. Ja, nicht so ganz. Komm nicht weiter. Meine Arme. Oh, ich helfe dir schieben. Und Grana schiebt von hinten nach. Also zweimal den Grana-Lift nach oben. Mhm. Will Avano in der Zeit was machen, während die da hochklettern? Oder wartest du einfach nur? Sie wartet. Also sie versucht schon mal rauszugehen vielleicht. Okay. Weil nach unten greifen, den helfen. Nee, es tut mir leid. Das geht nicht. Das tut mir echt leid. Das wird gleich noch lustig. Wenn ich das gerade richtig gehört habe, kam da gerade ein, ich habe da eine Frage. Von Alex, oder? Nee, das war nur ein gedämpftes Husten. Okay. Ich bin ja immer noch am Gesunden. Ja, gute Besserung. Danke. Fortsetzung folgt.